Abschnitt 26 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. 27 Mordfälle, Teil 4. 13. Adolf Hanappel aus Düsseldorf, geboren 28. April 1908, verschwand am Martinstag 1923. Dem Zimmermann Jakob Hanappel und seiner Frau Marie, guter, anständiger Menschenschlag, schickte ihr 17-jähriger Junge zum Martinstag ein Paket mit Kuchen, Blumen und Würsten. Er war ein treuer, anhänglicher Mensch, dem die Lehrer und sein Lehrherr das beste Zeugnis ausstellten. Anfang 1923 erkrankte der junge Düsseldorfer Zimmergesell an einer Bauchfelltuberkulose. Aus dem Krankenhause schickte man ihn zur Erholung nach der Heilstätte Watersloh im Lippischen. Als er im September endlich als geheilt entlassen wurde, riet man ihm: Zimmergesell ist zu schwer. Bleib auf dem Lande. Ergreif einen leichteren Beruf. Und so trat Adolf im Oktober 1923 in die Lehre bei dem Oberschweizer Rudolf Dehne, einem derben, etwas stumpfen Mann in Linzborn bei Lippstadt. Das Gut und die Milchwirtschaft gehörten der Witwe Sührmann. Witwe Sührmann sagte: Hanappel is a liewe Jong, aber er hätt e Pistole. So wat hewe de Kommuniste. Und der Oberschweizer sagte: Fru, hei Fred to fehle. Der Jung is noch in Wassen, hei Fred mit Bale arm. So kam man denn überein, sich friedlich schiedlich zu trennen. Hanappel sollte nach Hannover und sollte dort im Schweizer Büro von Wenger in der Ballhofstraße eine gute Stellung erfragen. Bekam er keine, so konnte er weiter zu seinem Onkel, der in Hamburg wohnt. Am 10. November, am Martinstage, verkaufte Hanappel seine Pistole und mit dem erlösten Gelde fuhr er ab vom Bahnhof Bennighausen nach Hannover. Aber von nun ab hörte keiner mehr etwas von ihm. Das Wurstpaket an die Eltern zu Martinstage blieb sein letzter Gruß. Und doch meldeten sich, als man nach dem Verschwundenen zu forschen begann, eine ganze Reihe Personen, die ihn in der Nacht des 10. November in Hannover auf dem Bahnhof im Wartesaal dritter Klasse gesehen hatten. Denn solch ein kernfester, kreuzbraver junger deutscher Handwerksbursche vergisst sich nicht so leicht. Er saß da bescheiden in einer Ecke auf seiner selbstgezimmerten großen Reisetruhe und trug eine schöne neue Breeches-Hose. Auffiel es auch, dass er eine kleine Wasserwaage neben sich stehen hatte. Einige haben gesehen, dass Hamann an Hanappel herantrat und auf ihn einsprach. Einige, dass Granz und der junge Hanappel die schwere selbstgezimmerte Reisekiste zusammen zur Gepäckabgabe trugen. Auch dies wurde gesehen, dass Hanappel mit Granz und Hamann gemeinsam in die Stadt ging, in der Richtung aufs Café Kröpke. Aber von da ab war nichts weiter festzustellen. Erst im Juli nächsten Jahres tauchten die Kleider des Vermissten, seine Schnürstiefel aus Boxkalf, seine Hosenträger, sein Sweater und auch seine alte Wasserwaage wieder auf in der Freundschaft und Verwandtschaft von Familie Engel. Ein Kriminalbeamter auf dem Bahnhof, oh Ironie, trug den olivgrünen Hut mit dem dunkelgrünen Band, ein Geschenk von seinem Kollegen Hamann, und Hans Granz trug die schöne neue Breeches-Hose. Alle hatten in der Küche der Engel etwas von Hamann billig gekauft oder zum Geschenke erhalten. Der Fall lag einfach, umso mehr, als Hamann die Tötung eingestand. aber er wurde zum verwickeltesten unter allen Fällen dadurch, dass Zeugen auftraten, die gesehen haben wollten, wie Grans den Hamann auf Hanappel aufmerksam machte und zwischen Hanappel und Hamann eine Bekanntschaft vermittelte. Diesen Umstand griff Hamann auf, um seinen ehemaligen Geliebten anzuklagen. Grans habe ihm befohlen, den Hanappel zu töten, weil Grans selber die Breeches-Hose und den Inhalt der Reisekiste besitzen wollte. Ihm habe der junge Mann keine Leidenschaften eingeflößt, denn er hätte nie auf Kleider gesehen. Aber Grans habe mit Vorwürfen, Drängen und Bitten nicht nachgelassen, bis die Tat dann schließlich geschehen sei. Nun erwies sich freilich der Hauptbelastungszeuge für Grans, der Friseur im Zuchthaus zu Hannover, als eine Heuchlertype, die selbst unter der Halunkengalerie dieses Prozesses wohl jedem unvergesslich bleiben muss. Ein glatter, aaliger, heliger, eleganter Mensch. Kriegsverletzter mit einer Prothese, kommt auf seinem Stock gestützt und erzählt, moralgeschwollen trotz endloser Strafliste, von seinen heiklen Beobachtungen im Bahnhof. Er hat Zeitungen gelesen, und so weiß er genau, dass Hamann unter Grans erotischer Hörigkeit stand. Alles andere hat er sich zusammengeklittert und will gern eine Rolle spielen. Er weiß, wie Witkowski oben auf dem Perron, wie Grans im Vestibül, wie Hamann in den Wartesälen ein ganzes Mordsystem mit Signalen und Zinken organisiert haben. Er weiß, wie die Knaben von Hans und Hugo ausgesucht und dann dem Hamann zum Erdrosseln übergeben wurden. Dazwischen macht er Schmonzes von Reichtum, den er selber besessen, von großen Geschäften, die er einst unternommen hat, und versichert, ein deutscher Mann, der die Heldenzeit miterlebt und im großen Kriege sein Blut fürs Vaterland geopfert hat, lügt nicht. Es wird allmählich klar, mitgetötet oder Opfer zugeführt hat Grans wohl nicht. Aber es bleiben doch unaufgeklärt die großen Widersprüche in der Darstellung, welche Hamann gibt und in der die Grans gibt. Es konnte immerhin festgestellt werden, dass nicht Hamann, sondern Grans die Holztruhe des Getöteten, gleich nach der Tötung, vom Bahnhof abgeholt hat und dass Grans viele Sachen sich aneignete. Die braven Eltern erbitten sich, ehe sie aus dem Gerichtssaal scheiden, einige Kleiderreste zum Andenken. Und tief bitter sagt die Mutter im Hinausgehen, die Hose kann sich Grans nehmen, sie ist ja so elegant. Grans wurde, wehe den Richtern, zum Tode verurteilt. 14. Adolf Hennies, geboren 10. November 1904, verschwand am 6. Dezember 1923. Es ist nichts von ihm übrig geblieben als sein alter Mantel. Der hatte ursprünglich flache, gelbe Hornknöpfe. Sie sind abgetrennt und von ungeübter Hand sind Lederknöpfe an ihre Stelle gesetzt. Diesen Mantel beschlagnahmte man Burgstraße, in der Wohnung, die Hans Grans und Hugo Witkowski teilten, und stellte ihn aus auf dem Polizeipräsidium. Eine Reihe von Zeugen haben dort, unabhängig voneinander, den Mantel als den des vor 6 Monaten verschwundenen 19-jährigen Handlungsgehilfen Adolf Hennies wiedererkannt. Zunächst seine Mutter, die Witwe Auguste Hennies, geborene Habekost, Perlstraße 3. Schwer und dumpf. Sie erkannte Schnitt, Farbe und Ärmelfutter. Sodann der Untermieter bei Frau Hennies, Willi Eisenschmied, ein glaubwürdiger, stiller alter Mann, mit dem Adolf dasselbe Zimmer teilte und in dessen Kleiderschrank lange Adolfs Mantel hing. Auch sein Bruder, ein junger Arbeiter, und sein naher Freund Willi Rackebrand erkennen den Mantel. Und endlich auch die Kleiderfirma, bei welcher dieser Mantel auf Abzahlung von Hennies gekauft wurde. Die Einerleiheit ist also gesichert. Wie aber kommt der Mantel in den Besitz von Grans? Grans behauptet, er habe ihn von Hamann auf Abzahlung gekauft und schulde dem Hamann noch heute einen Teil des Kaufpreises. Hamann gibt an, eines Nachmittags, es war Schneetreiben und Frost, kamen Witkowski und Grans zu mir und baten, lass uns zu heute Abend dein Zimmer, wir haben eine Besprechung. Ich sagte, meinetwegen, und ging abends, wie ich immer tat, zum schwulen Kessel, der Zusammenkunftsort der Gleichgeschlechtsliebenden unter den Linden am Hoftheater, blieb dort einige Stunden und ging dann auf den Bahnhof. Erst gegen Morgen komme ich nach Haus. Liegt da im Zimmer ein Toter, ganz entkleidet. Hugo und Hans schnüren gerade Kleider zusammen. Ich frage, was ist das? Sie sagen, einer von den Deinen. Ich denke, er hat am Halse keine Wunde. Die meinen haben Lutschflecke. Sie blieben bei ihrer Behauptung und liefen fort. Nur der Mantel blieb zurück. Den hat Grans folgenden Tages auch geholt und mir 8 Mark dafür hingelegt. Ich hatte die Mühe, die Leiche zu zerlegen und fortzuschaffen. Ich weiß nicht, wer es war, aber es war der, dem dieser Mantel dort gehört hat. Die Beschuldigung gegen Grans machte Hamann in größter Steigerung, mit Tränen erstickter Stimme. Am 2. Verhandlungstage. Vor dem Untersuchungsrichter hat er angegeben, er habe den Mantel gekauft und später an Grans überlassen, mit der Mahnung, ich glaube, der Mantel ist heiß, weswegen Grans sich gleich andere Knöpfe annähte. Die Mutter berichtet, mein Sohn war streng ehrbar, er ist nie nachts fortgeblieben. Es war das erste Mal, dass er abends nicht nach Hause kam. Er besuchte nur hie und da mit seinem Freund Wedemeyer Tanzlokale, aber das wussten wir stets. Wedemeyern hat er anvertraut, dass er für eine junge Frau schwärme, die er als Laufbursche beim Großschlechter Arberg einst bedient hatte. Er möchte sie so gern mal ins Kino einladen, wage das aber nicht. Hennies war gerade stellenlos und suchte neue Arbeit. An dem Tage seines Verschwindens bewarb er sich um eine Stelle als Seifenreisender bei einem Kaufmann G. in der alten Zellerstraße. Da dieser der homosexuellen Sphäre nahe stand, so knüpften sich an seine Seifenfabrik ganze Romane. Es ist kein rechter Anhalt dafür da, dass Hennies den Hamann näher kannte, doch hat er sowohl seinem Bruder wie seinem Freunde erzählt, ich habe einen Kriminalbeamten kennengelernt, der mir Arbeit nachweisen will und Kleider versprochen hat. Es ist anzunehmen, dass Hamann durch solche Versprechungen den Hennies in seine Wohnung gelockt hat, aber klar war das nicht. Dass Hamann gerade diesen Mordfall auf Hugo und Hans abzuschieben versuchte, erkläre ich mir aus einfachsten Gründen. Der hinterbliebene Mantel war in der Tat ein Streitobjekt der drei. Sie haben sich darum geprügelt und bedroht. Grans und Witkowski wollten Hamann das Geld dafür nicht geben. Darum knüpfte sich gerade an diesen, dazu gelegenen Fall, die kompensatorische Fantasie des Eifersuchtshasses gegen Witkowski und des Hasses aus verschmähter oder verdrängter Sexualität gegenüber Grans. Der gewaltigste aller Kriminalfälle, der des französischen Marschalls Gilles de Rais, zeigt viele ähnliche Kompensationen. Immerhin kann man Hamann nur der Tat überführen, nicht sie ihm beweisen. Er wurde freigesprochen. Ende von Abschnitt 26. Gelesen von Klaus Missfeld.